Объяснить, как добраться? Soll ich dir den Weg erklären? Не нужно. Nicht nötig. Я доберусь с расспросами. Ich frage mich schon durch. Рад буду нашей встрече. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. До свидания. Auf Wiederhören. Всего. Mach's gut. Пока. Tschüss.